Landschaft mit Burgdorf. Eines der seltenen Landschaftsgemälde Leutzes, gemalt 1849, zeigt wohl eine Fantasielandschaft, bei der Leutze Motive aus verschiedenen südlichen und mitteleuropäischen Landschaften zu einer neuen Komposition zusammengefügt hat. Leutze unternahm 1844 eine mehrmonatige Italienreise, die ihn nach Venedig und Rom führte. Er wird mit gut gefüllten Skizzenbüchern zurückgekehrt sein, die in den folgenden Jahren Grundlage und Anregungen für neue Gemälde bildeten.